Hi, people. Hallo, Leute. Good morning, good morning, good morning on this beautiful Monday morning. Guten Morgen, guten Morgen an diesem wunderschönen Montagmorgen. 8 o'clock here in Sao Paulo. 8 Uhr hier in Sao Paulo. And here we already have to turn the air conditioner on because it's hot. Und wir müssen schon die Klimaanlage einschalten, weil es heiß ist. We had a great weekend. Wir hatten ein großartiges Wochenende. Well, I had a great weekend. Ich zumindest hatte ein großartiges Wochenende. You have a good weekend? Hattest du ein großartiges Wochenende? We were at our 7th School of the Prophetic and Supernatural. Wir waren auf unserer 7. Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. And it was very overwhelming. Und es war sehr überwältigend. For me. Für mich. You know, to start again the next school. Wir fangen wieder mit der nächsten Schule an. And to think that in so short a time so many lives have been impacted. Und wenn ich denke, wie viele Leben in so kurzer Zeit verändert wurden. And it was a great but very intense weekend. Es war ein großartiges, aber sehr intensives Wochenende. So today we are doing questions and answers. Heute machen wir also Fragen und Antworten. Let's see what questions there come. Schauen wir, welche Fragen so kommen. While people are coming in, let me explain something. Während die Leute reinkommen, lasst mich euch etwas erklären. I always do the best to answer the questions. Ich tue immer mein Bestes, um die Fragen zu beantworten. But in many ways it's my understanding. Aber in vielerlei Hinsicht ist das mein Verständnis. Sometimes the Bible is clear. Manchmal ist die Bibel klar. Sometimes it's not clear. Manchmal aber nicht. So if it's not so clear, I give you my understanding. Und wenn sie nicht so klar ist, gebe ich euch mein Verständnis weiter. And then you have to work it out with the Holy Spirit. Und dann musst du es mit dem Heiligen Geist klären. It's always beautiful to see how these questions and answers have changed many lives. Es ist immer schön zu sehen, wie diese Fragen und Antworten viele Leben verändert haben. But as long as you always remember, I am not your Holy Spirit. Aber nur solange ihr immer bedenkt, dass ich nicht euer Heiliger Geist bin. So you've got to go home and work it out with him. Also musst du heimgehen und es mit ihm klären. Okay, and then there's another thing. Okay, und dann gibt es noch etwas. Many times I try. We can never answer all the questions because there's too many. Ich versuche es, aber wir können nie alle Fragen beantworten, weil es zu viele sind. But I always try to answer the questions that kind of help everybody. Doch ich versuche immer die Fragen zu beantworten, die möglichst allen helfen. That's my goal. Das ist mein Ziel. Okay. This is an interesting question. Das ist eine interessante Frage. Wenn wir Menschen nahestehen, die unanständige Dinge tun und sagen, müssen wir Christen sie dann tadeln? If we are close to people who say and do indecent things, do we Christians have to rebuke them? Well, the first question is, who are these people close to you who do that? Die erste Frage ist, wer sind diese Menschen, die dir nahestehen und das tun? It's a very general question. Das ist eine sehr generelle Frage. If they are non-Christians, then no, why would you? Wenn es nicht Christen sind, nein, warum solltest du? To the sinners, we preach the gospel, which is the good news. Den Sündern predigen wir das Evangelium, also die gute Nachricht. Now, if there are people in your house and you have responsibility in your house, then yes. Wenn es Menschen in deinem Haus sind und du Verantwortung in deinem Haus hast, dann ja. So I'm responsible for my home here. Ich bin verantwortlich für mein Haus hier. There are indecent things being said and happening, then I have to correct it. Wenn dort unanständige Dinge gesagt und getan werden, muss ich das korrigieren. But I don't think it's our job to go around and stop indecent behavior. Aber ich denke nicht, dass es unser Job ist, herumzugehen und unanständiges Verhalten zu stoppen. So it always depends on the context. Es hängt also immer vom Kontext ab. And I think many times there is a judgmental attitude in many people. Und ich denke, sehr oft gibt es eine verurteilende Haltung bei vielen Menschen. That we believe that every indecent behavior among any Christians is our job to correct it. So dass wir glauben, dass es unser Job ist, jegliches unanständiges Verhalten unter Christen zu korrigieren. I think it's very dangerous because then we become very quickly judgmental. Und ich denke, das ist sehr gefährlich, denn dadurch werden wir sehr schnell richtend. So remember the context. Also bedenke den Kontext. Now what happens if it's in the church and also okay, what happens if it's in the church? Doch was ist, wenn es in der Gemeinde geschieht? You see, You have to define indecent behavior. Du musst definieren, was unanständiges Verhalten ist. There is a big difference between indecent behavior and sin. Es gibt einen großen Unterschied zwischen unanständigem Verhalten und Sünde. And the danger is that what is indecent to you might not even be indecent according to the Bible. Und die Gefahr ist, dass das, was für dich unanständig ist, vielleicht gar nicht unanständig nach der Bibel ist. Just might be in your opinion. Es ist vielleicht nur deine Meinung. So sin is the real question. Sünde ist die eigentliche Frage. Now, if it's within the church and there is real sin, wenn es innerhalb der Gemeinde ist und sich um echte Sünde handelt, the Bible says that as the church we are supposed to confront it, not you as an individual person. Sagt die Bibel, dass wir das als Gemeinde konfrontieren müssen, nicht du als Einzelperson. But the very important thing is let the Holy Spirit do the work in the lives of the people and don't be judged. Aber sehr wichtig ist, lass den Heiligen Geist das Werk in den Menschen tun und seid kein Richter. There is somebody asking about a Bible verse and I have to open the Bible verse because I don't even know what it says. Da fragt jemand über einen Bibelvers und ich muss die Bibelvers zuerst öffnen, denn ich weiß gar nicht, was dort steht. I know the Bible very well, but that verse I do not know off by heart. Und ich kenne meine Bibel sehr gut, aber diesen Vers kenne ich nicht auswendig. So somebody is saying, what is the first fruit of Romans 8:25? Jemand fragt, was ist die erste Frucht von Römer 8:25? Verse 25. Versículo 25. Very interesting, because I thought Romans 8:25 doesn't talk about a fruit, and it actually doesn't. Sehr interessant. Ich dachte, dass Römer 8:25 nicht über eine Frucht spricht, und das tut es auch wirklich nicht. Romans 8:25 says, but if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. And this lady said, what's the first fruit? So I really don't know what you mean. You have to rephrase your question. Römer 8:25 sagt, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Diese Dame fragt, was ist die echte Frucht? Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Du musst also deine Frage neu formulieren. Schick die Frage noch einmal und schau, über welchen Bibelvers du tatsächlich sprechen möchtest. Look at this one here. Schau dir diese Frage an. Was muss ich tun, damit Gott mich heilt? What do I have to do for God to heal me? Now, first of all, I don't know if you are a Christian or if you're not. Zuerst einmal weiß ich nicht, ob du Christ bist oder nicht. That's the first question. Das ist die erste Frage. If you are not a Christian, what do you need to do for God to heal you? You need to go to God and ask him to heal you. Wenn du kein Christ bist, was musst du tun, damit Gott dich heilt? Du musst zu Gott gehen und ihn bitten, dich zu heilen. Okay? Okay? So if you're not in Christ Jesus, you have to ask God to heal you. Wenn du also nicht in Christus Jesus bist, musst du Gott bitten, dich zu heilen. Or ask a Christian to pray for you. Oder bitte einen Christen für dich zu beten. And if you're a Christian, und wenn du Christ bist, you must not ask God to heal you. Darfst du Gott nicht bitten, dich zu heilen. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? The non-Christian has to ask and the Christian must not ask. Ein Nicht-Christ muss bitten und ein Christ darf nicht bitten. So if you're a Christian and if you're not supposed to ask God to heal you, then how can you get healed? Wenn du Christ bist und Gott nicht bitten sollst, dass du geheilt wirst, wie kannst du dann geheilt werden? It's very simple. Ganz einfach. What do you have to do to get saved? Was musst du tun, um gerettet zu werden? To come to God. Du musst zu Gott kommen. And you have to say, God, I need salvation. Und du musst sagen, Gott, ich brauche Errettung. And then God will show you that Jesus Christ is the only price that was paid for your salvation. Und dann wird Gott dir zeigen, dass Jesus Christus der einzige Preis ist, der für deine Errettung bezahlt wurde. And then, once you understand that, because the Holy Spirit has shown it to you or somebody preached it to you, und dann, wenn du das verstehst, weil der Heilige Geist es dir zeigt oder jemand es dir predigt, what do you have to do then? Was musst du dann tun? You have to believe. Du musst glauben. Now, included in salvation is your healing. Inbegriffen in die Errettung ist auch deine Heilung. If you read Isaiah 53, wenn du Jesaja 53 liest, it is very clear that healing is part of salvation. Ist es ganz klar, dass Heilung Teil der Errettung ist. So as a Christian, um als Christ for you to get healed, geheilt zu werden, you have to believe that the healing belongs to you. Musst du glauben, dass die Heilung dir gehört. You have to believe that God doesn't heal you anymore. Du musst glauben, dass Gott dich nicht länger heilt. Because God has already done everything that he needs to do. Denn Gott hat bereits alles getan, was er tun musste. What you now have to do is you have to take your miracle by faith. Was du nun tun musst, ist, du musst dein Wunder im Glauben nehmen. You have to reject the sickness as an intruder. Du musst die Krankheit als Eindringling abweisen. And you have to take your feeling, your miracle by faith. Und du musst deine Heilung, dein Wunder im Glauben nehmen. Let me say something. Lasst mich noch einmal etwas sagen. Do you understand the word shortcut? Verstehst du das Wort Abkürzung? Then everything is du verstehst alles, kluges Mädchen. Christians always want a shortcut. Christen wollen immer eine Abkürzung. What's a shortcut? Was ist eine Abkürzung? We're doing everything to convince God to heal us. Wir machen alles, um Gott davon zu überzeugen, uns zu heilen. We don't want to spend the time to convince our heart that healing belongs to us. Weil wir uns nicht die Zeit nehmen wollen, um unser Herz davon zu überzeugen, dass uns Heilung gehört. We don't want to spend the time to learn to live by faith. Wir wollen keine Zeit damit verbringen, um zu lernen, im Glauben zu leben. So we're trying to find a shortcut. Also versuchen wir, eine Abkürzung zu finden. And I call it being spiritually lazy. Und ich nenne das geistlich faul sein. It's like this. Es ist so. See, I have muscles. Ich habe Muskeln. Not very big, but at least I have muscles. Nicht sehr groß, aber zumindest habe ich Muskeln. Muscles are being built up how? Muskeln werden wie aufgebaut? They are built up not by praying to God every day to give me muscles. Sie werden nicht aufgebaut, indem ich jeden Tag zu Gott bete, dass er mir Muskeln gibt. They grow. Sie wachsen. When I go to the gym. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe. When I lay down on the bench. Mich auf die Bank lege. Put heavy weight on top. Schwere Gewichte über mich lege. And I go. One. Two. Und sie stemme. Eins. Zwei. Now I have a question. Nun habe ich eine Frage. What is easier? Was ist leichter? What hurts less? Was schmerzt weniger? To sit in my chair and say, God, give me muscles, God, give me muscles, God, give me muscles. In meinem Sessel zu sitzen und zu sagen, Gott, gib mir Muskeln, Gott, gib mir Muskeln. What hurts? Keep the doy by. You see, to sit in my chair and say, God, give me muscles, it's easy. Siehst du, in meinem Stuhl zu sitzen und zu sagen, Gott, gib mir Muskeln, ist leicht. To go to the gym hurts. Ins Fitnessstudio zu gehen, schmerzt. I tell you, it hurts. Ich sage dir, es schmerzt. But it's the only way muscles grow. Aber es ist der einzige Weg, wie Muskeln wachsen. And Christians want to sit in a chair, ask God a million things, but they don't want to go to the gym. Doch Christen wollen auf ihrem Stuhl sitzen und Gott um eine Million Dinge bitten, aber sie wollen nicht ins Fitnessstudio gehen. They don't want to learn to live by faith, which hurts. Sie wollen nicht lernen, im Glauben zu leben, was weh tut. Why does it hurt? Warum tut das weh? Because now you have to push through the everyday problem learning to believe. Weil du nun durch die alltäglichen Probleme durchboxen musst, um Glauben zu lernen. But if you live like this, then you will get your healing. Aber wenn du so lebst, wirst du deine Heilung bekommen. Everybody asks every week, how can you know God speaks and it's not your own thoughts? Every week. Jede Woche fragt jemand, wie kann man wissen, ob Gott spricht oder ob das dein eigener Gedanke ist. Jede Woche. I can't answer this. I'm going to record a series and put it somewhere on YouTube so you can all listen to it. Ich kann das nicht beantworten. Ich werde eine Serie darüber aufnehmen und auf YouTube stellen, dann könnt ihr sie alle anhören. I like this question because so many people have the same. Ich mag diese Frage, denn so viele Leute haben sie. Was ist das Öl, das wir haben müssen im Gleichnis der 10 Jungfrauen? What's the oil that we need to have in the parable of the 10 virgins? Let me please hopefully help all of you people right now. Lasst mich bitte euch allen hoffentlich jetzt helfen. I do not know which preacher in the world started this. Ich weiß nicht, welcher Prediger auf der Welt das angefangen hat. And I don't even know what motive they started. Und ich weiß nicht einmal, aus welchem Motiv heraus er das begann. But a lot of preachers seem to believe. Aber viele Prediger scheinen zu glauben, that the parable has to be understood in every little detail. Dass das Gleichnis in jedem einzelnen Detail verstanden werden muss. And that's how you even miss the point of the parable. Und damit verpasst du den eigentlichen Punkt des Gleichnisses. So now you have 10 different pastors, they say 10 different things what the oil means. Nun hast du 10 verschiedene Pastoren, die 10 verschiedene Dinge sagen, was das Öl meint. And the one who has the better answer is the better Bible teacher. Und derjenige, der die bessere Antwort hat, ist der bessere Bibellehrer. He is the great, powerful mestre, the teacher of the word. Er ist der große, mächtige Meisterlehrer des Wortes. I don't believe that makes sense. Und ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Let me explain something to you. Lass mich dir etwas erklären. Jesus was not Brazilian. Jesus war kein Brasilianer. He was not Austrian. Er war kein Österreicher. Neither was he American. Und auch kein Amerikaner. Jesus was a Jew. Jesus war ein Jude. Yes. Ja. He lived in Israel. Er lebte in Israel. And the Bible is clear, he came to talk in parables. He had a very important reason. Und die Bibel ist klar, er kam, um in Gleichnissen zu sprechen, aus einem sehr wichtigen Grund. You can find out yourself what the reason is, because it's written in the Bible. Du kannst es selbst herausfinden, welcher Grund das war, weil es in der Bibel geschrieben steht. Go ahead and find it out. Geh und finde es heraus. But you have to understand something in order to even figure out what the parable means. Aber du musst etwas verstehen, um überhaupt herausfinden zu können, was das Gleichnis bedeutet. Parable is a story. Ein Gleichnis ist eine Geschichte. And the story has the purpose to communicate a truth. Und die Geschichte hat den Zweck, eine Wahrheit zu kommunizieren. It's an invented story, it's not a real story. Es ist eine erfundene Geschichte, es ist keine reale Geschichte. And the story was invented so that a truth could be communicated. Und die Geschichte wurde erfunden, um eine Wahrheit zu kommunizieren. The story was not invented so that you can figure out every single little detail of the story. That's not even the purpose of the parable. Die Geschichte wurde nicht erfunden, damit du jedes einzelne kleine Detail der Geschichte verstehen kannst. Das ist gar nicht der Zweck von Gleichnissen. We miss the truth of the parable because we want to figure out the oil in the lamp. Wir verpassen die Wahrheit im Gleichnis, weil wir herausfinden wollen, was das Öl in der Lampe ist. Oil is the Holy Spirit. Das Öl ist der Heilige Geist. No, it's joy because the oil of gladness. Nein, es ist Freude, denn es ist das Öl der Freude. No, it's the word of God. Nein, es ist das Wort Gottes. Listen to me. Hört mir zu. If Jesus would walk in Brazil today, wenn Jesus heute in Brasilien leben würde, and he wanted to communicate the exact same truth that he communicated through that parable, und er genau dieselbe Wahrheit kommunizieren wollte, die er durch das Gleichnis kommuniziert hat, he would never use that same parable. Würde er niemals dasselbe Gleichnis verwenden. You know why? Weißt du warum? Because Jesus was a Jew speaking to Jews who knew exactly what that meant. Denn Jesus war ein Jude, der zu Juden sprach, die genau wussten, was das bedeutete. Think about this. Denk darüber nach. Virgins came late to the wedding. Die Jungfrauen kamen zu spät zu der Hochzeit. In Brazil, everybody comes late to the wedding. In Brasilien kommt jeder zu spät zu der Hochzeit. So Jesus would never use that same parable. Jesus würde das also nie in einem Gleichnis verwenden. Jesus used a parable that the culture understood. Jesus benutzte ein Gleichnis, das die Kultur verstand. So rather in trying to figure out what does the oil mean, anstatt also herausfinden zu wollen, was das Öl bedeutet, rather than always asking what does the detail of the parable mean, anstatt ständig zu fragen, was das Detail des Gleichnisses bedeutet, you have to ask this question. Musst du diese Frage stellen. What truth is Jesus trying to communicate through this story? Welche Wahrheit versucht Jesus durch diese Geschichte zu kommunizieren? So I've lived in 4 different cultures. Ich habe in 4 verschiedenen Kulturen gelebt. Live, not visited, live. Gelebt, nicht besucht, gelebt. I've lived in the Austrian culture. Ich habe in der österreichischen Kultur gelebt. I've lived in the English culture. Ich habe in der englischen Kultur gelebt. I've lived in the American culture. Ich habe in der amerikanischen Kultur gelebt. Brazilian culture. Ich habe in der brasilianischen Kultur gelebt. And I've worked as a translator. Und ich habe als Übersetzer gearbeitet. I translated for Joyce Meyer full time for a few years. Ich habe für Joyce Meyer einige Jahre lang vollzeitlich übersetzt. One of the greatest frustrations of any translator is this. Eine der größten Frustrationen jedes Übersetzers ist folgendes. When you use an idiom, a metaphor, a story that is perfect in your culture. Wenn Sie ein Idiom, eine Metapher, eine Geschichte verwenden, die perfekt in deiner Kultur ist, now you have to translate it into another language, into another culture. Doch nun musst du es in eine andere Sprache und eine andere Kultur übersetzen. You can't do that. Du kannst das nicht. Doesn't make sense. Es macht keinen Sinn. And that's what we've done with the parables all the time. Genau das haben wir ständig mit den Gleichnissen gemacht. Forget all the little details of all the parables that Jesus told. They will not make sense to you. Vergiss all die kleinen Details von all den Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Sie werden keinen Sinn für dich machen. Think about it. Denk darüber nach. If I would speak in Portuguese, wenn ich Portugiesisch sprechen würde, and Tracy would be my translator, und Gracie wäre meine Übersetzerin, to English, ins Englische, and if I say Boise, und ich Boise sagen würde, she could not translate it. Könnte sie das nicht übersetzen. Doesn't exist in the English culture. Das gibt es in der englischen Kultur nicht. And that's exactly the parable. Und genauso ist das mit dem Gleichnis. So forget what the oil means. Also vergiss, was das Öl bedeutet. What truth did Jesus try to communicate through the parable of the 10 virgins? Was für eine Wahrheit versuchte Jesus durch das Gleichnis der 10 Jungfrauen zu kommunizieren? It's a question. Das ist die Frage. Here's the truth. Hier ist die Wahrheit. Some people who say they want to follow Jesus live their lives carelessly. Einige Menschen, die sagen, dass sie Jesus folgen wollen, leben ihr Leben achtlos. They will live like, Jesus won't come for the next 50 years. Sie werden leben und denken, Jesus wird in den nächsten 50 Jahren nicht kommen. And then suddenly they realize, oops, it's too late. Und plötzlich erkennen sie, ups, es ist zu spät. And now they're running to all the Christian friends who have been ready. Und jetzt rennen sie zu all ihren christlichen Freunden, die bereit sind. But they will have no help. Aber sie werden keine Hilfe haben. That's the truth. Das ist die Wahrheit. So when you read the parable, ask yourself, am I ready for Jesus to come back? Wenn du also das Gleichnis liest, dann frage dich, bin ich bereit, dass Jesus zurückkommen kann? Don't worry if you have oil. Mach dir keine Sorgen, ob du Öl hast. Ask yourself, if Jesus would come back right now, would it be exciting? Frag dich, wenn Jesus genau jetzt zurückkommen würde, wäre ich begeistert? Would my heart say, finally Jesus, I've been waiting for you? Würde mein Herz sagen, endlich Jesus, ich habe auf dich gewartet? Or would you have to say, hang on a minute, hang on a minute, what's happening? Oder würdest du sagen, halt mal, warte, was passiert gerade? See, this is the truth that Jesus communicates. Das ist die Wahrheit, die Jesus kommuniziert. The reason why it took such a long time about this. Der Grund, warum das so lange dauerte, ist, is because Christians always get lost in the details of all of the parable and miss the point. Weil Christen sich immer in den Details von allen Gleichnissen verlieren und dabei das Thema verpassen. So I hope I will help you to generally now start to understand the parables. Ich hoffe, dass ich dir helfe, die Gleichnisse nun grundsätzlich zu verstehen. Here is my wonderful friend from Asia. Hier ist meine wunderbare Freundin aus Asien. Yeah, very glad she's part of our mentoring. Ich bin sehr froh, dass sie Teil unseres Mentoring ist. I really like her. Ich mag sie wirklich. Go ahead, yeah, sorry. She wrote it in English because she's from Asia. What do you say when a super religious person says God did a miracle when medicine did it? Was sagst du, wenn eine super religiöse Person sagt, Gott tat ein Wunder, obwohl Medizin das getan hat? Now, here is what I would do. Hier ist, was ich tun würde. I would do nothing. Ich würde gar nichts tun. Unless this person is a person in a close relationship with me and wants my help. Außer wenn diese Person in einer engen Beziehung zu mir steht und meine Hilfe möchte. So let's imagine. Stellen wir uns mal vor. Somebody gets sick and they go to the hospital and then they have all the medicine and then they get healed. Jemand wird krank und er geht ins Krankenhaus, bekommt dort alle Medikamente und wird geheilt. And then they tell everyone in the church, God did a miracle. Und dann sagt er jedem in der Gemeinde, Gott hat ein Wunder. And I'm part of the same church. Und ich bin Teil derselben Gemeinde. What did I do? Was würde ich tun? Nothing. Gar nichts. Because one day they answer before God what they did with their lives. Denn eines Tages werden sie vor Gott antworten, was sie mit ihrem Leben getan haben. It's not my problem. Das ist nicht mein Problem. But I will also do nothing for another reason. Doch ich werde auch nichts tun aus einem anderen Grund. Because maybe the heart is so full of religion that they actually believe that. Denn vielleicht ist ihr Herz so voll von Religion, dass sie das tatsächlich glauben. So I will just leave. Dann lasse ich sie einfach. Now. Jetzt. Gracie lives in my house. Gracie lebt in meinem Haus. And Gracie always asks me to help her grow in the Lord. Und Gracie fragt mich ständig, ihr zu helfen, im Herrn zu wachsen. That's her desire. Das ist ihre Sehnsucht. Right, there you go. And I always say, no. Und ich sage immer, nein. It's your life with Jesus. Es ist dein Leben mit Jesus. She doesn't like that. Sie mag das nicht. She wants me to help her grow in Jesus. Sie möchte, dass ich ihr helfe, in Jesus zu wachsen. So if Gracie would do that, wenn Gracie das tun würde, then I would not publicly correct her. Dann würde ich sie nicht öffentlich korrigieren. But I would speak to her. Aber ich würde mit ihr sprechen. I would say, Gracie, where really was that miracle from God? Ich würde zu ihr sagen, Gracie, wo genau war dieses Wunder von Gott? Why do you believe it's God when in reality without medication you would be dead? Warum empfindest du, es war Gott, wenn du in Wirklichkeit ohne Medikamente tot wärst? So my heart's desire would not be to correct her, but to help her grow in God. Mein Herzenswunsch wäre nicht, sie zu korrigieren, sondern ihr zu helfen, in Gott zu wachsen. Always understand. Beachte immer. When we correct people, our motive must be love. For these people. Wenn wir Menschen korrigieren, muss unser Motiv Liebe für diese Menschen sein. Not to put them right. Nicht sie zurechtzubringen. If we don't walk in love, we shouldn't correct anybody. Wenn wir nicht in Liebe wandeln, sollten wir niemanden korrigieren. Because God only corrects out of love. Denn Gott korrigiert nur aus Liebe. Here is a question in German. Hier ist eine Frage auf Deutsch. Wie gehst du mit Angriffen auf deine Gesundheit um? Oder gibt es die gar nicht bei dir? How do you handle attacks on your health? Or are they non-existent in your life? Como que você lida com ataques na sua saúde? Ou eles não existem na sua vida? Sure they exist. Natürlich existieren sie. They exist in, I think, most people's life. Sie existieren, ich denke, im Leben der meisten Menschen. So, what do I, how do I deal with it? Wie gehe ich damit um? Or maybe should I say, how am I supposed to deal with it? Oder vielleicht sollte ich sagen, wie sollte ich mit ihnen umgehen? I usually do, but sometimes I have to remind myself, don't be spiritually lazy. Ich mache es normalerweise, aber manchmal muss ich mich erinnern, sei geistlich nicht faul. So the first thing I have to do is I have to position myself and reject. Das erste, was ich tun muss, ich muss mich positionieren und sie ablehnen. That's what I do. Das mache ich. You're not part of my life. Du bist nicht Teil meines Lebens. I don't accept you. Ich akzeptiere dich nicht. Then I have to take what the Bible says that Jesus is my healing. It's finished, it's done. Dann muss ich nehmen, was die Bibel sagt, dass Jesus meine Heilung ist. Es ist vollbracht, es ist erledigt. So reject and grab. Also ablehnen und ergreifen. And if the symptoms don't go immediately, I have to remain firm. Und wenn die Symptome nicht sofort weggehen, muss ich festbleiben. I have to keep being focused on what Jesus did, not on my symptom and not on my pain. Ich muss auf das fokussiert bleiben, was Jesus getan hat, nicht auf die Symptome und nicht auf meinen Schmerz. This is a very difficult question. Das ist eine sehr gute Frage. Eine Person, die Christ ist und homosexuell, ist diese Person gerettet? A person that is a Christian and is a homosexual, is the person saved? So, first of all, let's define homosexual. Lasst uns zuerst einmal homosexuell definieren. Is homosexuality a person who believes that's how they are born, that's how they've been raised and that's their life? Ist Homosexualität eine Person, die glaubt, dass sie dazu da ist und dass sie so erzogen wurde und dass dies ihr Leben ist? Or is it a person that practices it? Oder ist das eine Person, die das praktiziert? That's the first question. Das ist die erste Frage. So, it depends very much on what this person lives. Es hängt sehr davon ab, was diese Person lebt. Okay. Okay. I cannot see. Ich kann nicht sehen. But on the other hand, we can't judge who is saved. God makes a judgment. Aber andererseits dürfen wir nicht richten, wer gerettet ist. Gott fällt das Urteil. So I can't judge. Ich darf nicht richten. But from my biblical understanding. Aber von meinem biblischen Verständnis her. It seems that if a person deliberately chooses to live in sin and has no desire to leave it, but justifies it, that this person is not safe. Scheint es so zu sein, wenn eine Person bewusst entscheidet, in Sünde zu leben und keinen Wunsch hat, sie zu beenden, sondern sie rechtfertigt, dann ist diese Person nicht gerettet. Und ich sage dir warum. Because I believe it's only half the truth of the gospel. Ich glaube, dass es nur die Hälfte des Evangeliums ist. That you can be saved by believing in what Jesus did for you. Dass du gerettet bist, indem du an das glaubst, was Jesus für dich getan hat. And I tell you why I believe this is half. Und ich sage dir, warum ich glaube, dass dies nur die Hälfte ist. Because the Bible is clearly telling us we have to be repent and believe. Denn die Bibel sagt uns klar, dass wir Buße tun und glauben müssen. What does it mean to repent? Was bedeutet es, Buße zu tun? To understand that my sins separate me from God and I have to walk away from my sinful lifestyle. Zu verstehen, dass meine Sünde mich von Gott trennt und deshalb muss ich von meinem sündhaften Lebensstil weggehen. Now, it could be that people are struggling for many years in the Christian life to overcome sin because of many reasons. Es kann sein, dass Menschen viele Jahre in ihrem Christenleben kämpfen, um Sünde zu überwinden, aus vielen Gründen. So that's where we love. Dann lieben wir. Teach the truth. Wir lehren die Wahrheit. Kind. Wir sind freundlich. But the moment people say, listen, I'm a homosexual, don't judge me, that's how I live, and I'm a Christian. It doesn't fit with the Bible. Aber in dem Moment, in dem die Leute sagen, hör zu, ich bin homosexuell, verurteile mich nicht, so lebe ich, ich bin Christ. Das passt nicht zur Bibel. Because the person never turned from sin to God, only turned to God, but not from sin. Denn die Person hat sich nicht von Sünde abgewandt und Gott zugewandt. Sie hat sich nur zu Gott gewandt, aber nicht weg von Sünde. Okay. Look at this one top right. Schau auf die Frage oben rechts. Wie kann ich mein Selbstbewusstsein oder mein Selbstwertgefühl auf einer biblischen Basis aufbauen? How can I raise my self-esteem on the biblical basis? It's not really hard. Das ist nicht sehr schwer. You just marry a beautiful woman like I did, like Debbie. Heirate einfach eine wunderschöne Frau, wie ich es getan habe, wie Debbie. She'll raise your self-esteem. Sie wird dein Selbstbewusstsein aufbauen. You know why I said that? Weißt du, warum ich das gesagt habe? Because we always try to find our self-esteem externally. Weil wir immer versuchen, unser Selbstbewusstsein außerhalb zu finden. The right person making me feel good about myself. Die richtige Person bewirkt, dass ich mich wohl in meiner Haut fühle. The coach tells me that actually I'm a good person. Dieser Coach oder Trainer, der mir sagt, dass ich wirklich ein guter Mensch bin. We're trying to have success. Wir versuchen, Erfolg zu haben. We look into the mirror and tell ourselves a million things. Wir schauen in den Spiegel und sagen uns selbst eine Million Dinge. None of these things are the right way to self-esteem. Nichts davon ist der richtige Weg, um Selbstbewusstsein zu erhalten. How can you have self-esteem for yourself unless you see yourself in Christ Jesus? Wie kannst du ein Selbstbewusstsein bekommen, solange du dich nicht in Christus Jesus siehst? And this is exactly the mistake that happens all over the Christian world. Und das ist genau der Fehler, der überall in der christlichen Welt geschieht. In myself. In mir selbst. I'm no good. Bin ich nicht genug? Why should I try to have self-esteem in my achievements? Warum sollte ich also versuchen, Selbstbewusstsein durch meine Leistungen zu haben? If even my strength and my wisdom and my talents come from God. Wenn selbst meine Kraft und meine Weisheit und meine Talente von Gott kommen. So if I try to raise my self-esteem outside of Jesus Christ, it's always going to fail. Wenn ich also versuche, mein Selbstbewusstsein außerhalb von Jesus Christus aufzubauen, wird das immer schief gehen. So how do I raise myself? Wie baue ich also mein Selbstbewusstsein auf? I look at Jesus Christ. Ich schaue Jesus Christus an. And I tell myself, und ich sage mir, in him, in ihm, I'm a new creation. Bin ich eine neue Schöpfung. In him, in ihm, I've been created as somebody that never existed before. Bin ich als jemand geschaffen, der nie zuvor existierte? Suddenly, when I make a mistake, it doesn't mess with my self-esteem, because my self-esteem is in Jesus, not in myself. Plötzlich, wenn ich einen Fehler mache, tut das meinem Selbstwertgefühl keinen Abbruch, denn mein Selbstwertgefühl ist in Jesus, nicht in mir selbst. So I see no other way to have true, healthy self-esteem unless you start to believe in your heart that you are perfect in Christ Jesus. Ich sehe keinen anderen Weg, um echtes, gesundes Selbstbewusstsein zu haben oder Selbstwertgefühl, solange du nicht anfängst, in deinem Herzen zu glauben, dass du perfekt in Jesus Christus bist. Debbie had such a beautiful revelation once about the new creation. Debbie hatte einmal eine so wunderschöne Offenbarung über die neue Schöpfung. If we could grab this in our hearts, we would all have a great self-esteem. Wenn wir das in unserem Herzen ergreifen könnten, hätten wir alle ein großartiges Selbstwertgefühl. Tell me, baby. Erzähl es ihnen, Liebling. I was thinking one time about the scientists in the 80s, I think, who took a DNA from a tiger and the DNA from a lion, and they made a Ligra. Is that what it's called? I think so. Ligra. Ligra, eh? A new animal that never existed before. Okay. Lion and the tiger. Ich dachte einmal an die Wissenschaftler in den 80ern, die DNA von einem Tiger und die DNA von einem Löwen nahmen und eine Liga schufen. So nannte man das, glaube ich zumindest, genau. Ligra. Ligra, era chamado Ligra. Yeah. And that's what I believe, that when we are a new creation, that's what happens to us. It's like a DNA from, like the old us, a DNA from Jesus, and it puts it together, and we are a total new creation, something that's never existed before. Und das, glaube ich, geschieht mit uns, wenn wir eine neue Schöpfung sind. Die DNA von unserem alten Ich und die DNA von Jesus werden zusammengefügt, und wir sind eine vollkommen neue Schöpfung, etwas, das nie zuvor existierte. So that's why we don't have to think and try to get over what was the old us, because that one doesn't exist anymore. What exists now is something that has never existed before. Wow. A new creation. So müssen wir nicht versuchen, über das hinwegzukommen, was das alte Ich war, denn das existiert nicht mehr. Was jetzt existiert, ist etwas, das noch nie zuvor existierte, eine neue Schöpfung. And you know what? Und weißt du was? In 2 Corinthians 5:17. In 2. Corinther 5:17. When the Bible says we are a new creation in Christ. Wenn die Bibel dort sagt, wir sind eine neue Schöpfung in Christus. The Greek word new means something that never ever existed before. Dann bedeutet das Wort neu auf Griechisch Etwas, das niemals zuvor existierte. That's how you get your self-esteem. So bekommst du dein Selbstwertgefühl. Him and you. In ihm bin ich neu. Made by him. Gemacht durch ihn. Accepted by him. Angenommen durch ihn. Loved by him. Geliebt durch ihn. Don't try to get it any other way. Versuche nicht, es irgendwo anders herzubekommen. Look, I don't like to respond to questions like this, but I will. Ich antworte nicht gern auf Fragen wie diese, aber ich werde es tun. Mein Ehemann hat jedes einzelne Passwort von all unseren Bankkonten geändert, sodass ich keinen Zugriff mehr habe. Ich habe ihm vergeben, aber es tut weh. My husband has changed every single password of all of our bank accounts so that I cannot have access anymore. I forgave him, but it hurts. Look. Schau. It's a very personal marriage problem that you have. Das ist ein sehr persönliches Eheproblem, das du hast. I mean, I think if a husband does that, that's probably the least thing he's done to you. He must be a very strange person. Ich meine, wenn der Ehemann das getan hat, dann ist das wahrscheinlich das kleinste Problem, das er dir angetan hat. Er muss eine sehr seltsame Person sein. But on the other hand, I don't know his side of the story. Doch andererseits kenne ich seine Seite der Geschichte nicht. You spend all the money and got into debt and now he's in a mess. I don't know. Vielleicht hast du alles Geld ausgegeben und bist in Schulden geraten und nun hat er Probleme. Ich weiß es nicht. So listen. Also hör zu. To forgive and to still hurt, and that's why I'm answering the question. Zu vergeben und immer noch Schmerzen zu haben und deshalb beantworte ich die Frage. So I'm not going to tell you how to fix your marriage problem. Ich werde dir nicht sagen, wie du dein Eheproblem lösen kannst. But this is a very common question that people have when they forgive. Aber das ist eine sehr häufige Frage, die Menschen haben, wenn sie vergeben. I forgave, but it still hurts. What do I do? Ich habe vergeben, aber es tut immer noch weh. Was mache ich? The pain in your wounded heart has to be healed. Der Schmerz in deinem verletzten Herz muss heilen. Because to forgive is one thing. Denn zu vergeben ist eine Sache. But you should not live with this pain. Aber du solltest nicht mit diesem Schmerz leben. So first of all, how do you get the pain healed in any instance where you have forgiven but been really wounded? Also zuerst einmal, wie kann dieser Schmerz heilen? In jeder Situation, in der du vergeben hast, aber sehr verletzt wurdest. I tell you something that many of you don't like to hear, but have to hear. Ich sage dir etwas, das viele von euch nicht hören wollen, aber hören müssen. If you keep thinking about it, the pain will get deeper and deeper and deeper. It will become infected and destroy you. Wenn du weiterhin darüber nachdenkst, wird der Schmerz tiefer und tiefer werden. Er wird infektiös und zerstörerisch werden. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because pain is a feeling. Denn Schmerz ist ein Gefühl. Feelings can be determined by us, not only controlled, determined. Gefühle können durch uns bestimmt werden, nicht nur kontrolliert, bestimmt. Say you really translate perfect, Gracie. Heute übersetzt du wirklich perfekt, Gracie. Oh, du meine Güte. So look. Also schau. How are feelings created and amplified in my heart? Wie werden Gefühle geschaffen und verstärkt in meinem Herzen? By my thoughts. Durch meine Gedanken. If I think of every time Debbie hurt me, wenn ich an jede Situation denke, in der mich Debbie verletzt hat, I feel pain in my heart. Spüre ich Schmerz in meinem Herzen. If I choose to think of all the beautiful moments Debbie and I had together, I feel incredible joy in my heart. Wenn ich mich entscheide, an all die schönen Momente zu denken, die Debbie und ich zusammen hatten, spüre ich riesige Freude in meinem Herzen. Some people are stupid enough to always dwell on things that hurt them, so that pain keeps going deeper. Einige Menschen sind dumm genug, um immer Dingen nachzuhängen, die ihnen wehtun. Dadurch wird der Schmerz tiefer. They don't even understand it. They have the power to change their feelings. Sie verstehen das noch nicht einmal. Sie haben die Macht, ihre Gefühle zu verändern. You marry your husband one day. Du hast deinen Mann irgendwann einmal geheiratet. Because you wanted to. Weil du es wolltest. Think about that moment that was so happy at your wedding. Denk an diesen Moment, der so glücklich war an deiner Hochzeit. Think about good things that you experienced with him. Denke an gute Dinge, die du mit ihm erlebt hast. You will see your emotions will be overwritten or substituted by good feelings. Und du wirst sehen, dass deine Emotionen überschrieben oder ersetzt werden durch gute Gefühle. The Bible says God rejoices over me and over you. Die Bibel sagt, Gott jubelt über mich und über dich. You know why God can have feelings of joy about me? Weißt du, warum Gott Gefühle der Freude über mich hat? Because he doesn't remember my sins, all the things I've done to hurt him. Weil er sich nicht an meine Sünden erinnert, an all die Dinge, die ich getan habe und die ihn verletzten. God would remember all the pain I've caused to him. He could not have feelings of joy about me. Wenn Gott sich an all den Schmerz erinnern würde, den ich ihm verursacht habe, könnte er keine Gefühle der Freude über mich haben. So if you dwell on the things that anybody did to you to hurt you, you will forgive a million times people still hurt. Wenn du also den Dingen nachhängst, die irgendjemand getan hat, um dich zu verletzen, kannst du 1 Million Mal vergeben, doch es wird immer noch wehtun. You can give 1,000 times. Du kannst tausende Male vergeben. There will still be pain. Es wird immer noch Schmerz geben. Choose different thoughts. Also entscheide dich für andere Gedanken. You choose whatever you want to. Can I go? Keep yeah, going? Yeah. You always. And you go to the next one too if you don't find one. It's good. Can I go to the next one? Yeah, yeah. There you go. Oh, that's the same one you just answered? Somebody says, I want to thank Debbie because her prophetic dream has happened in my life. Jemand sagt, ich möchte Debbie danken, denn ihr prophetischer Traum ist in meinem Leben passiert. Okay, just keep going through. Let's this one. Beantworten wir diese. Was denkst du über Familienaufstellung? Denkst du, das macht Sinn im Licht des Wortes Gottes? What do you think about family constellation? Do you think that makes sense with the word of God? Look. Schau. There are many things that the word of God doesn't say anything about. Es gibt viele Dinge, über die das Wort Gottes gar nichts sagt. Only religious preacher. Außer religiöse Prediger. The Bible doesn't talk about family constellation. Die Bibel spricht nicht über Familienaufstellung. So I give you my opinion since the Bible doesn't talk about it. Also gebe ich dir meine Meinung, weil die Bibel nicht darüber spricht. There's nothing in the Bible that forbids it. Es gibt nichts in der Bibel, das dies verbietet. Nothing. Nichts. So I'm not against it. Ich bin also nicht dagegen. So I believe it could be very, very helpful. Ich glaube, es kann sehr hilfreich sein. But here's what I would do. Aber ich würde Folgendes tun. And I've been to family constellations. Und ich war bei Familienaufstellungen. I never did one for myself, but I've participated. Ich habe noch nie eine für mich selbst gemacht, aber ich habe an einer teilgenommen. Here's what I would do. Folgendes würde ich tun. I would not want to go to a family constellation of somebody who is not focused on Jesus. Ich würde nicht zu einer Familienaufstellung gehen wollen von jemandem, der nicht auf Jesus fokussiert ist. Und ich sage dir warum. Because family constellation goes deep into your heart. Denn Familienaufstellung geht tief in dein Herz. And I don't want people to mess deep with my heart who are not Jesus focused. Und ich möchte nicht, dass Menschen tief an meinem Herzen herummachen können, die nicht auf Jesus fokussiert sind. That's what I would not want to do. Das würde ich nicht wollen. This is why if I would need help from a psychotherapist. Deshalb, wenn ich Hilfe von einem Psychotherapeuten brauchen würde, I think that's legitimate for some people. Ich denke, das ist zulässig für manche Menschen. I would never use one that is not Jesus focused and focused on the finished work of the cross. Dann würde ich nie einen verwenden, der nicht auf Jesus und auf das vollbrachte Werk fokussiert ist. Because they can only give me a solution that they've learned from the system of this world. Denn sie können mir nur eine Lösung geben, die sie vom System dieser Welt gelernt haben. And that doesn't make sense. Und das macht keinen Sinn. Was denkst du, Liebling? Ich war noch nie bei einer, deshalb weiß ich nichts darüber. Doch, du warst mit Daniel in Goiânia. Wirklich? Natürlich, okay, ich kann mich aber nicht erinnern. Mein Übersetzer Daniel, erinnere dich doch mal. Ah, das stimmt, ich war bei einer. Ja, Debbie war bei einer. It felt weird for me, I didn't like it that much, but... Because it was not in English, or it wasn't in the language, it was in Portuguese, so I didn't understand. Es fühlte sich sehr seltsam für mich an. Mir gefiel es nicht besonders, denn es war nicht auf Englisch, es war auf Portugiesisch, deshalb habe ich nicht so viel verstanden. It's very strange for me. Aber es war sehr merkwürdig für mich. Let's read it. No, there was one. Da war eine Frage. Like, I think this one. Oh, yeah, you can always choose, baby. Good job. Hey. Ist es gut zu heiraten, weil es eine Berufung gibt, aber keine Gefühle oder sexuelle Attraktivität? Is it good to marry because there is a calling, but no feelings and sexual attractiveness? No, you start. No, möchtest du anfangen? Nein, du fängst an. I think one of the reasons somebody would have problems with this is because of culture. Ich denke, einer der Gründe, warum jemand Probleme damit hat, liegt an der Kultur. Don't keep going. Macht weiter, macht weiter. Okay. Macht weiter. Mein Mann könnte da hinten sterben und wir müssen ihn einfach ignorieren und weitermachen. Because in many cultures, people are, it's an arranged marriage. People are put together. And they live together happily for the rest of their lives. Denn in vielen Kulturen sind Menschen in einer arrangierten Ehe. Die Menschen werden zusammengestellt und sie leben glücklich für den Rest ihres Lebens zusammen. I think the main point is, if you know there's a calling, you know it's God, then you just determine you're going to make it work. And Sorry. Ich denke, der Hauptpunkt ist, wenn du weißt, dass es eine Berufung gibt und du weißt, dass sie von Gott ist, dann bist du einfach entschlossen und sorgst dafür, dass es funktioniert. And then I believe in the end, love will come. Und dann glaube ich, dass Liebe am Ende kommen wird. How do you love it, sweetheart? Woher weißt du das, Liebling? Did you have experience? Maybe. Was it just experience? Hast du Erfahrung? No, maybe. Vielleicht. Listen. Hör zu. Debbie was not attracted to me. Debbie war nicht zu mir hingezogen. Did not want to marry him. Ich wollte ihn nicht heiraten. She married me because of calling. Yes. Sie hat mich wegen einem Ruf geheiratet. Now, we determined that we were never going to say the word divorce and we were going to, if God put us together, we were going to fulfill it and we were going to be happy. Und wir legten fest, dass wir niemals das Wort Scheidung sagen würden. Und wenn Gott uns zusammengefügt hat, werden wir es erfüllen und wir werden glücklich sein. And you were. Und es hat funktioniert. Tja, zumindest dieser Teil war erfolgreich. But listen. Aber hör zu. I wanna say a little word of warning. Just make sure it is from God, though. I was just going to say. Ich möchte ein kleines Wort der Weisheit sagen. Ah ja, stell sicher, dass es von Gott ist. Yeah, because ask for confirmation. Genau, das habe ich vergessen zu erwähnen. Because here is the other side of the story. Yes, yeah. Denn hier ist die andere Seite der Geschichte. People have been religious. Menschen waren religiös. God told me to marry this person. Yeah. Gott hat mir aufgetragen, diese Person zu heiraten. He was not God. Aber es war nicht Gott. Yeah. It was their religious thinking. Es war ihr religiöses Denken. Then it never worked. Dann funktioniert es nie. That doesn't work. Das funktioniert nicht. Yeah, we know enough of those. Wir kennen genug solcher Fälle. Wenn du weißt, dass es von Gott ist, dann sorgt ihr auf jeden Fall dafür, dass es funktioniert und ihr bleibt zusammen bis zum Ende. But look. Aber schau. Yes, make sure it's God. Stellt sicher, dass es von Gott ist. Ja, stellt sicher, dass es von Gott ist. But this person also says there is no feelings and sexual attractiveness. Aber diese Person sagt auch, dass es keine Gefühle und sexuelle Attraktivität gibt. Let me give you a warning here. Lass mich dir eine Warnung geben. Don't marry ever the person that you are sexually attracted to. Heirate nie eine Person, zu der du dich sexuell hingezogen fühlst. Because if you do, you will commit adultery. Denn wenn du das tust, begehst du Ehebruch. I guarantee. Das garantiere ich dir. You know why? Weißt du warum? Because there will come a moment where the sexual attraction will not be there. Denn es wird einen Moment geben, an dem die sexuelle Anziehung nicht da sein wird. And if the basis is sexual attractiveness, what are you going to do when it's not there? Und wenn die Basis sexuelle Attraktivität ist, was machst du dann, wenn sie nicht da ist? Der Teufel is going to make sure, wird sicherstellen, at that moment, dass in diesem Moment Menschen in deiner Nähe sind, zu denen du dich sexuell hingezogen fühlst und bam. You're in trouble. Du hast Probleme. So, you don't marry because of attractiveness. Du heiratest also nicht wegen Attraktivität. Although it's important. Auch wenn das wichtig ist. Feeling of love and pleasure, it's important. Das Gefühl von Liebe und Vergnügen ist wichtig. So I don't think God wants any marriage. Ich denke nicht, dass Gott irgendeine Ehe möchte, that says, die sagt, we married because it's God's calling. Wir haben geheiratet, weil es Gottes Berufung ist. And 30 years later, there's no attractiveness. Und 30 Jahre später gibt es keine Attraktivität. I don't believe that God wants that. Ich glaube nicht, dass Gott das will. God wants pleasure, joy, happiness. Gott will Genuss, Freude, Glück. Goosebumps. Gänsehaut. 36 years and Debbie still gives me goosebumps. 36 Jahre und Debbie löst immer noch Gänsehaut in mir aus. Wirklich? Right, let's find another one. Okay, finden wir eine andere Frage. What's the next one? Yeah. Choose anything you want. Can I keep going? Yeah, you choose. This one here? No, that one. What do you think? Okay. Debbie chose. Okay, Debbie hat eine ausgewählt. Sure, whatever you choose, baby, you can choose. Wie ist Reinhards Routine mit Jesus? Very simple. Ganz einfach. Okay, how is Reinhards routine with Jesus? Muito simples, ele falou. It really simple. Ganz einfach. The same way that any couple would have a routine together who are about to get married and are crazy in love with each other. Auf dieselbe Weise, wie jedes Paar eine Routine miteinander hat, das kurz davor steht zu heiraten und die wahnsinnig ineinander verliebt sind. If you are about to get married, wenn du kurz davor bist zu heiraten and you're passionate about the person, und du Leidenschaft für den anderen hast, first thing you wake up, what do you think about? Mit welchen Gedanken wachst du dann morgens als erstes auf? That bride or that bridegroom. An die Braut oder den Bräutigam. Throughout the day, what do you think about? Während des Tages, woran denkst du da? That bride or that bridegroom. An diese Braut und diesen Bräutigam. And the same thing when you put your head to the pillow at night. Und dasselbe gilt, wenn du deinen Kopf nachts aufs Kopfkissen legst. So I don't have a religious relationship with Jesus. Ich habe keine religiöse Beziehung mit Jesus. Because it makes no sense. Denn das macht keinen Sinn. So I get up and I just start to thank him for how beautiful he is. Ich stehe auf und ich fange einfach an, ihm dafür zu danken, wie wunderschön er ist. We have a whole series of YouTube of how to develop an intimate relationship in Jesus through daily devotional. Go and watch it. Wir haben eine ganze Serie auf YouTube, wie man eine intime Beziehung mit Jesus durch tägliche Andachten entwickelt. Schau sie dir an. I think it's 10 videos Matthäus and I did. Es sind 11 Videos, die Matthäus und ich gemacht haben. Basically, it's a natural love relationship. Im Grunde ist es eine natürliche Liebesbeziehung. Ich lese meine Bibel nicht wegen den Informationen. Ich lese meine Bibel, damit Jesus mein Herz berühren kann. Und wenn du diese Serie auf YouTube nicht findest, sie sind umsonst. Schick uns eine Direktnachricht oder in den Kommentaren und Karen wird dir antworten. Now let's change the question. Aber verändern wir die Frage. How is Debbie's routine with Jesus? Wie sieht Debbie's Routine mit Jesus aus? Okay, no, Debbie wants another question. Okay, Debbie möchte eine andere Frage beantworten. Manchmal fühle ich mich abends so müde, als ob jemand die Energie aus mir herausgesaugt hätte. Kann das geistlich sein? Sometimes at night I feel so tired, it feels like somebody sucked the energy out of me. Could this be spiritual? I think could possibly be spiritual. Ich denke, es könnte vielleicht geistlich sein. But since we are body, soul and spirit, aber da wir Körper, Geist und Seele sind, it could also be physical. Könnte es auch körperlich sein. You could be missing some certain vitamins. Dir könnten bestimmte Vitamine fehlen. Or minerals like iron. Oder Minerale wie zum Beispiel Eisen. Which would make you very weak. Und das würde dich sehr schwach machen. Your diet could be bad and you could be eating a lot of carbohydrates. Deine Ernährung könnte schlecht sein und du isst vielleicht sehr viele Kohlenhydrate. Like potatoes and candy. Wie Kartoffeln und Süßigkeiten. Sometimes. Manchmal. Sie machen dich müde. Potatoes make me really tired when I eat them. Ja, Kartoffeln machen mich wirklich müde, wenn ich sie esse. So it could be what you're eating. You might need to adjust your diet. Es könnte also auch das sein, was du isst, und dann musst du deine Ernährung anpassen. Is there a spiritual reason you could have the energy sucked out of you? Gibt es einen geistlichen Grund, über den du sprechen kannst, Schatz, der alle Energie aus dir heraussaugt? Now, I don't believe so. Also ich glaube nicht. I tell you why. Ich sage dir warum. Because then Paul would have zero energy. He lived under constant spiritual attack. Denn dann hätte Paulus null Energie gehabt. Er lebte unter permanenten geistlichen Angriffen. And he was perfectly full of power, full of energy, full of the life of God. Und er war total voller Kraft und Energie, voll mit dem Leben Gottes. Now, I don't know you. Ich kenne dich nicht. But I've learned one thing. Aber ich habe eine Sache gelernt. Usually, when we don't want to change our lifestyle, we just blame some spiritual attack. Normalerweise, wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern wollen, dann erklären wir einiges mit geistlichen Angriffen. Well, I'm not saying this in your case, in your case. Ich sage nicht, dass dies bei dir der Fall ist. But it could also be because of not only physically, it could also be because of how mentally you live your life. Aber es könnte nicht nur körperlich sein, es könnte auch daran liegen, wie dein Leben psychisch, also mental aussieht. You know, stress will make you very tired. Yes. Stress würde dich sehr müde machen. I recorded a whole series in my mentoring about how to avoid stress. Ich habe eine ganze Serie in meinem Mentoring aufgenommen, wie man Stress vermeidet. And I've proved from the Bible that stress has never to do anything with circumstances, but it's always an internal attitude. Und ich habe aus der Bibel bewiesen, dass Stress nie etwas mit Umständen zu tun hat, sondern er ist immer eine innere Haltung. Lack of trust in Jesus. Mangelndes Vertrauen in Jesus. Worry. Sorgen. Looking at things from the natural instead of from God's perspective. Indem man Dinge aus dem Natürlichen anstatt aus Gottes Perspektive betrachtet. Stress will make you tired. Stress wird dich müde machen. Or it could be because you spend until 1 o'clock in the morning watching television. Of course you will be tired. Oder es könnte sein, weil du bis 1 Uhr morgens fernsiehst. Natürlich bist du dann müde. Or because you don't exercise. Oder weil du keinen Sport machst. You know, I found so many people that said, I'm too tired to exercise. They don't understand, it's a lack of exercise that makes you tired. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ich bin zu müde zum Trainieren. Sie verstehen nicht, dass der Mangel an Sport sie müde macht. It's a lie. Das ist eine Lüge. If you exercise, your body will be invigorated with natural adrenaline, which will give you strength. Wenn du trainierst, wird dein Körper durch natürliches Adrenalin belebt werden, das dir Kraft gibt. Das ist Serotonin und Endorphine. So, if you would be whatever a close friend of mine, I would not look for the devil. I would look for natural reasons. Wenn du ein enger Freund von mir wärst, würde ich nicht nach dem Teufel suchen. Ich würde nach natürlichen Gründen suchen. Das würde ich. That's right. Also good to get a checkup once a year. Sure. Have your blood and everything checked. Sure. See if all your vitamins and minerals are in order. Sure. Es ist auch gut, einmal im Jahr einen Check-up machen zu lassen, bei dem das Blut und alles überprüft wird, um zu sehen, ob deine Vitamine und Minerale in Ordnung sind. Selbstverständlich. Yeah. And how do you sleep? Und wie schläfst du? You know, it's not everybody needs the same amount of sleep, but everybody needs deep sleep. Weißt du, nicht jeder braucht die gleiche Menge Schlaf, aber jeder braucht tiefen Schlaf. You know, so the sleep you have, is it peaceful? Is it restful? Der Schlaf, den du hast, ist er friedlich? Ist er erholsam? Some people are in bed for 8 hours and sleep 8 hours, but they wake up tired because there is no deep, peaceful, restful sleep. Manche Menschen sind 8 Stunden im Bett und schlafen auch 8 Stunden, aber sie wachen müde auf, weil es keinen tiefen, friedlichen, erholsamen Schlaf gibt. One last question. Eine letzte Frage, aber eine schnelle. Yeah. Es macht so viel Spaß hier mit Debbie. Sorry, dass ich zu spät war. Look at this, that's a really good one. Let's... Schau dir die an, das ist eine wirklich gute, die machen wir. Müssen wir Selbstliebe haben? Einige Menschen sagen ja, andere Menschen nein. Do we have to have self-love? Some people say yes, some people no. Ich möchte sicherstellen, dass ich das richtig verstehe. Meinen Sie Liebe für sich selbst? Ja, das habe ich mir gedacht. Viele Menschen sagen ja, viele Menschen sagen nein. Ganz einfach. If you do not love yourself, how are you gonna love me? Wenn du dich selbst nicht liebst, wie willst du mich lieben? You can't. Du kannst das nicht. Jesus said, love your neighbor as you love yourself. Jesus sagte, liebe deine Nächsten wie dich selbst. So religion says, don't have any self-love. Die Religion sagt, hab keine Selbstliebe. Humanism says, der Humanismus sagt, you love yourself first and put yourself in the center. Liebe dich selbst zuerst und stell dich selbst ins Zentrum. That's how you become a narcissist. So wirst du ein Narzisst. Both is wrong. Beides ist falsch. The only way I can have true self-love is because God first loved me and I'm surrendered to Jesus. Der einzige Weg, wie ich echte Selbstliebe haben kann, ist, weil Gott mich zuerst geliebt hat und ich hingegeben an Jesus bin. See, surrendered to Jesus, now I can love myself because Jesus made me a new person. Ich bin hingegeben an Jesus und nun kann ich mich lieben, weil Jesus mich zu einer neuen Person gemacht hat. I can respect myself because God respects me. Ich kann mich respektieren, weil Gott mich respektiert. An unsurrendered person can never have healthy self-love. It will always be narcissism. Eine nicht hingegebene Person kann niemals gesunde Selbstliebe haben. Sie wird immer ein Narzisst sein. Or they will not love themselves. Oder sie wird sich nicht lieben. So they, do we need to have self-love? Yes, but we need to be surrendered to Jesus first. Brauchen wir Selbstliebe? Ja, aber wir müssen zuerst Jesus hingegeben sein. That's it. Das war's? Yeah, it was good. Ja, das war gut. Look, guys. Schaut her, Leute. If I slip into selfishness, self-focusedness, I don't have any love for myself. Wenn ich in Egoismus und Selbstzentriertheit rutsche, dann habe ich keine richtige Liebe für mich selbst. It's truthfully not love. Das ist in Wirklichkeit keine Liebe. It's self-focusedness that will be very destructive. Es ist Selbstzentriertheit, die sehr zerstörerisch sein wird. But surrender to Jesus. Doch wenn ich mich Jesus hingebe, accepting his deep love for me, independent from what I do and when und seine tiefe Liebe für mich annehme, unabhängig davon, was ich tue und wer ich bin, I can have a healthy love for myself and therefore I can love everybody. Kann ich eine gesunde Liebe für mich selbst haben und dadurch auch alle anderen um mich herum lieben. So don't listen to people who tell you love yourself, love yourself, love yourself. You're good, you're fine. You're not good and not fine if you're not surrendered. Also hör nicht auf Leute, die sagen, lieb dich selbst, du bist gut, du bist okay. Du bist nicht gut und nicht okay, wenn du nicht hingegeben bist. Selfish people are not fine. Egoistische Menschen sind nicht okay. Surrendered people are fine. Hingegebene Menschen sind okay. Those are the ones who really love themselves. Das sind diejenigen, die sich wirklich selbst lieben. Those are the ones who love everybody else. Es sind diejenigen, die alle anderen lieben. Guys, we didn't have a life. Leute, wir hatten ein weiteres Live. Debbie was great. Debbie war großartig. Her responses were incredible. Ihre Antworten waren fantastisch. God is grateful for both of us. It's beautiful to see. Gott ist dankbar für beide von uns. Es ist wunderschön, das zu erleben. We will see you on Wednesday with Daniel. Wir sehen uns am Mittwoch mit Daniel. And Thursday with this girl here doing prophecies and miracles. Und Donnerstag mit diesem Mädchen hier mit Prophetie und Wundern. Have an amazing day. Habt einen fantastischen Tag. Bye. Ciao, ciao.